Stell doch das Grammophon ab, Alter. Mir ist nicht nach Musik. Schlecht geschlafen, Alterchen. Mit dem linken Bein zuerst aus dem Bett. Also stellen wir ab. Ist es nun besser? Du bist so einsilbig, mein Schatz. Willst du noch ein Stückchen Salami? Warum gibt es bei uns eigentlich niemals mehr Schinken zum Frühstück? Man muss für Abwechslung sorgen, Alterchen. Und wie ist es mit einem Wodka? Du trinkst ohnehin zu viel. Naja, also jeder hat seine Schwächen. Du bist neuerdings sehr wenig zu Hause, mein Täubchen. Eifersüchtig? Lächerlich. Ja, wenn ich als Frau des Polizeichefs nicht dauernd beobachtet würde. Aber wie soll ich mir Abenteuer leisten? Deine Polizei? Auf die Polizei. Und die Nachbarn? Überleg doch nur, wie schnell alles in der Stadt herum ist. Ja, das stimmt allerdings. Die Leute kümmern sich um jeden Dreck. Dabei fällt mir ein, wo mag bloß Mark Iwanowitsch stecken? Mark Iwanowitsch Kliarosow? Wie kommst du auf den? Früher war der doch ständig hier. Und seit 14 Tagen kommt er überhaupt nicht mehr. Habt ihr euch etwa verkracht? Also doch eifersüchtig. Na, mir fällt nur auf, dass er seit 14 und Tagen... Und früher fiel dir auf, dass er zu häufig kam. Außerdem, wieso 14 Tage? Er war noch vor ein paar Tagen da. Ja, da steckt sicher wieder eine seiner Weibergeschichten dahinter. Was sollen fesche Junggesellen anders vorhaben als Weibergeschichten? Fesch? Schläfrig und versoffen ist er wie kein Zweiter. Schade, dass du für Männer von Welt so gar kein Verständnis hast. Männer von Welt? Olitschka, mein Liebling, du nimmst ihn recht sehr in Schutz. Oh. Muss ich sagen. Na, was ist denn nun schon wieder los? Herr Landpolizeichef, ein Mann will mit Ihnen reden. Will reden? Was will der reden? Weiß nicht. Riecht nach Verbrechen. Ach, Unsinn. Verbrechen gibt's bei uns nicht. Schon seit Jahren keins mehr gegeben. Höchstens hat jemand in der Besoffenheit was angestellt. Aber wenn es neuerdings vielleicht doch ein Verbrechen gegeben hätte... Was sagst du da? Na, woher willst du das wissen? Von dem Mann, der draußen steht. Wie? Ist das dein Ernst? Ich komme! Was gibt's? Mein Name ist Psikow. Iwan Michailowitsch Psikow. Agronom und Mechaniker, Herr Landpolizeichef. Ich bin der Verwalter von Mark Iwanowitsch Kliausow. So, sein Verwalter. Na und was weiter? Mark Iwanowitsch Kliausow. Mark Iwanowitsch... Also reden Sie doch, Mann! ...ist ermordet worden. Wie? Was? Ermordet worden? Ja. Na doch nicht Mark Iwanowitsch! Zu Befehl, eben derselbe. Du bist verrückt, Mensch. Wenn Sie nicht glauben wollen, Herr Landpolizeichef, ermordet, meuchlings umgebracht. Einen Wodka. Nein, lieber nicht, besser keinen. Olga will es nicht. Himmel, Mark Iwanowitsch ermordet. Hab's mir doch immer gedacht, dass das kein gutes Ende mit ihm nimmt. Aber gleich ermordet. Na, dann hilft das nichts. Wir müssen ein Protokoll aufnehmen. Nehmen Sie Platz. Heute am 28. Juni erschien vor mir... Heißen? Iwan Michailowitsch Psikow, Agronom und Mechaniker. Verwalter des Herrn Mark Iwanowitsch Kliausow. Wohnhaft... Na, immer der Reihe nach. Geboren? 10. März 1800 und... Eltern? Onufri Psikow, Schuster. Und seine Ehefrau Afrosja geboren... Leibliche Geschwister? Fjodor Michailowitsch Psikow und drei Schwestern. Eben am 28. Juni des Jahres, so das Protokoll hätten wir. Und nun auf Ihre Unterschrift, Herr Psikow, und die Stempelgebühren. Wie? Ich muss unterschreiben? Na, was denken Sie? Mordanzeige ohne Unterschrift? Das wäre ja wie ein Hering ohne Salz. Also los, unterschreiben Sie. Ja. So. Stepan, hier die Benachrichtigung geht an den Herrn Untersuchungsrichter. Du oder das andere faule Stück, das ich ebenfalls Polizist nennt, ihr müsst den Zettel sofort austragen. Kapiert? Zu Befehl, Herr Landpolizeichef. So, dann kann's also losgehen. Also ein Mord. Ein Mord, gerechter Himmel. Übrigens noch eins. Ich muss Sie bitten, über den traurigen Vorfall das absoluteste Stillschweigen zu bewahren. Verstanden? Ja, ja, ja. Dienstgeheimnis. Vor allem meiner Gattin Olga gegenüber, verstanden? Ja, ja, ja. Ihre Gesundheit ist viel zu zart. Und außerdem war der Verstorbene, der Ermordete, meine ich, aber einer unserer allerbesten Freunde. Mein aufrichtiges Beileid, Herr Landpolizeichef. Danke. So wieder auch nicht. Er war ein zu liederlicher Mensch. Und mir, dem Chef der Polizei, würde es keineswegs zur Ehre gereichen, wenn... Verstanden. Voll und ganz, Herr Landpolizeichef. Nun, Täubchen, was gibt's? Auch nichts Besonderes, Schatz. Nichts? Du bist so aufgeregt, Väterchen. Naja, diese jungen Leute, der kleinste Mord schmeißt sie um. Mord? Um Gottes Willen, sagtest du Mord? Was? Hab ich Mord gesagt? Oh, muss dich verhört haben. Von Mord kann gar keine Rede sein. Sondern? Naja, weißt du... Also doch. Es hat mich jemand denunziert. Aber Schätzchen, welche Idee? Wer dürfte dich denunzieren? Bei deinem Lebenswandel. Und außerdem dem Denunzianten würde ich persönlich das Maul stopfen. Würdest du, Väterchen, das ist lieb von dir. Ja. Aber ich sehe, du bist ungeduldig. Du willst ausgehen, stimmt's? Ja, ich kann dir es nicht verhehlen, dass ich dienstlich... eine unaufschiebbare Sache... Sei nicht böse, Olitschka, mein Liebes. Wie sollte ich dir böse sein? Und grüß Nikolai Jamalajitsch, den Herrn Untersuchungsrichter von mir. Nicht wahr, zu dem willst du? Kluges Mädchen. Jawohl, ich will zu ihm. Und ich werde ihn selbstverständlich auch von dir grüßen. Leb wohl, mein Schatz. Bis nachher. Wird sich doch feststellen lassen, ob er wirklich zum Untersuchungsrichter geht. Ob der denn überhaupt zu Hause ist? Hier, Büro des Untersuchungsrichters. Hallo. Ich möchte den Herrn Untersuchungsrichter sprechen. Den Herrn Untersuchungsrichter? Jawohl, meine Dame, sofort. Wen darf ich denn melden? Hallo. Hallo. Wo sind Sie denn geblieben? Hallo, hallo. Seltsam. Hä? Wieso seltsam? Was war denn los? Falsch verbunden. Ach, woher wissen Sie? Die Dame fragte nach dem Untersuchungsrichter und hängte an. Eine Dame? Was Sie nicht sagen. Wie klang die Stimme? Na, wie eben Frauenstimmen klingen. Ach, das ist keine Antwort. Hochtiefbrüchig, unsicher. Ach, Sie mit Ihren ewigen Spitzfindigkeiten. Ein Untersuchungsrichter, mein Lieber. Sie sind noch lange kein Untersuchungsrichter, Herr Schukowski. Ein Untersuchungsrichter muss auf jede Kleinigkeit achten. Überall sind Spuren. Man muss sich immer fragen, was hätte Sherlock Holmes in so einem Fall getan? Lächerlich, Sherlock Holmes, dieser alte Engländer. Wir sind ja schließlich Russen. Nun und? Dafür erleben wir nicht das Geringste in diesem langweiligen Nest. Dafür langweilen wir uns, obwohl wir im Büro des Untersuchungsrichters sitzen. Tja, da haben Sie wieder recht, Schukowski. Es passiert rein gar nichts. Alle Monate ein Diebstahl, alle Vierteljahr ein Einbruch und alle Jahre eine Unterschlagung. Und damit hat sich... Und niemals ein Mord. Niemals. Ach nein, dieser ganze Beruf freut mich nicht mehr. Achtung, der Alte. Morgen, meine Herren. Guten Morgen, Sie wünschen. Guten Morgen. Schöner Sommertag heute. Was Neues? Ein Anrufer, Untersuchungsrichter. Von wem? Ein Fehlanrufer. Ja, behauptet er. Nein, wirklich ein Fehlanruf, Herr Untersuchungsrichter. Glaub schon, unser Freund Jukowski hat sicherlich wieder zu viel Conan Doyle gelesen. Sherlock Holmes und der Fehlanruf um Mitternacht, wie? Sie haben mich selbst gelehrt, Nikolai Jamalajitsch, dass man in unserem Beruf nicht achtsam genug sein kann. Naja, von mir aus. Und Sherlock Holmes, unser unsterbliches Vorbild... Ach, Unfug, lesen Sie mir lieber den Zettel vor, der mir eben draußen in die Hand gedrückt wurde. Eine unmögliche Handschrift. Draußen in die Hand gedrückt. Aha. Aus dem Büro des Polizeichefs, vom Polizeichef persönlich. Darum die Schmiererei. Ich habe Kunst mit Krakelei noch nie entziffern können. Los, lesen Sie, Tschukowski. Der Teil mit, dass der Gutsbesitzer Mark Ivanovich Klejaus auf einmal... Oh mein Gott. Also, wer hätte das gedacht? Na, was ist, was haben Sie? Können Sie nicht laut reden? Endlich eine Aufgabe, Herr Untersuchungsrichter. Was heißt das, inwiefern? Sie kennen doch den Gutsbesitzer Kliausow, Mark Ivanovich Kliausow. Aber fragen Sie nicht so dumm, selbstverständlich kenne ich ihn. Man hat ihn ermordet. Was fassen Sie da? Jawohl, hier, der Herr Polizeichef schreibt es schwarz auf weiß. Großer Gott. Da freuen Sie sich denn nicht, dass wir endlich einmal Gelegenheit finden, unseren Spürsinn unter Beweis zu stellen. Ein Mord, ein echter, ein richtiger Mord, Herr Untersuchungsrichter. Ich finde Ihren Kommentar zu einem Mord an einem gut beleumundeten Mann äußerst fehlanfällig. am Platz. Hören Sie, Matjukowski, ist es wahrhaftig wahr, dass man ihn ermordet hat? Wahrhaftig wahr? Sollen wir den eigenhändigen Brief des Polizeichefs in Zweifel ziehen, Herr Untersuchungsrichter? Die Polizei ist bereits am Ort der Tat. Ich könnte Sie geradezu darum beneiden. Am Ort der Tat? Jawohl, der Herr Polizeichef bittet Sie und mich, dort mit ihm zusammenzutreffen. Dort draußen, im Gutshaus des des Herrn Mark Ivanovich Kliausow. Auseinander! Auseinander! Platz frei halten, meine Herrschaften! Das hohe Gericht wird gestört! Niemand darf in die Nähe des Hauses! Verstanden? Oh, mein Freund Jewe Graf Kusmitsch, wer hätte das gedacht, meine Herren? Mark Ivanovich Kliausow, das Bild männlicher Schönheit, ein Liebling der Frauen. Und nun? Ja, mein Freund Untersuchungsrichter, so geht es in der Welt. Leider, leider. Wo ich noch vor kurzem auf dem Jahrmarkt so manchen Zwetschgenschnaps mit ihm gekippt habe. Oh, ich bin untröstlich. Ja, ja, ja, so geht es, lieber Freund. Und die Schlafzimmertür soll verschlossen sein, sagen Sie, Herr Verwaltung, der Schlüssel soll innen stecken. Wahrhaftig, Herr Untersuchungsrichter, augenscheinlich sind die Halunken durchs Fenster eingestiegen. Ich habe bereits den Befehl gegeben, die Tür aufzubrechen, Freund Untersuchungsrichter. Hat sich eigentlich jemand von euch schon die Mühe gemacht, durchs Fenster zu schauen, Leute? Nein, zu Befehl. Um Gottes Willen, da war keinem zumute. So, so, nicht zumute. Aber sagen Sie mal, wer sind denn Sie? Verzeihung, Herr Polizeichef, das ist unser Gärtner Jefrem. Der Gärtner war der Erste, dem es einfiel, dass hier etwas nicht stimmen könnte. Mhm. Er kam heute Morgen zu mir und sagte, was kann das bloß sein, Herr Verwalter, dass unser Herr so lange schläft? Da wurde uns erst klar, dass Herr Kliausow seit einer Woche das Schlafzimmer nicht mehr verlassen hat. Seit einer Woche? Und das hat noch keiner von euch bemerkt? Wie es dann sagte, Herr Untersuchungsrichter, war mir allerdings, als habe mir jemand eins mit dem Beil auf den Kopf gegeben. Ja, seit vorigen Samstag hat sich der Herr nicht mehr sehen lassen. Und heute ist Montag. Mehr als eine Woche, wenn Sie gestatten. Das geht doch über die Hutschnur. Das geht wahrhaftig über die Hutschnur. Ach, Mark Ivanovich, habe ich nicht immer gesagt, dass du ein schlechtes Ende nehmen wirst? Meine Frau wollte es zwar nicht glauben, aber das sind nun die Folgen deines leichtsinnigen Lebenswandels. Ja, das sind nun die Folgen. Wer hätte das gedacht? Na, dieses alte Haus scheint ja mehr als solide gebaut zu sein. Ob Sie die Tür wohl noch mal aufkriegen? Vielleicht befehlen der Herr Polizeichef inzwischen ein Glas Tee. Wir sind im Dienst. Und das vereinbart sich schlecht. Oder vielleicht einen Wodka, Herr Polizeichef. Naja, also einen Wodka könnte man auf den Schreck vielleicht nehmen. Oder was meinen Sie, Freund Untersuchungsrichter? Ja, bitte einen Wodka. Meine Frau sagt zwar immer, ich soll nicht so viel trinken, aber schließlich... ja, auch er hat gesoffen. Auch Mark Ivanovich hat gesoffen. Und sterben musste er doch... Sterben musste er doch, der Arme. Ja. Da sind wir also, Freund Polizeichef. Ja, dies ist sein Schlafzimmer. Das Zimmer, in dem unser Freund Mark Ivanovich sein Ende gefunden hat. Mein Gott, wenn ich das bedenke. Toll. Eine Unordnung herrscht hier. Eine entsetzliche Unordnung. Diese Junggesellen. Nun ja, es ist freilich unsere Aufgabe, erst einmal festzustellen, ob diese Unordnung durch Herrn Kliausow persönlich oder durch seine Mörder verschuldet ist. Na, selbstverständlich durch seine Mörder. Wo denken Sie hin? Ein Jammer, ein Jammer. Da schauen Sie noch mal meinen Sherlock Holmes an. Die Stirn gerunzelt, die Nüstern gebläht, sucht er bereits nach Spuren. Nun, Tschukowski, haben Sie schon was gefunden? Noch nichts, Herr Untersuchungsrichter. So schnell geht es nicht. Aber ich frage mich die ganze Zeit eines, meine Herren. Ich frage mich, wo ist die Leiche? Himmel, die Leiche. Ja, ehrlich gestanden, danach hatte ich mich noch gar nicht umgesehen. Nun, die Mörder werden Sie sicherlich gut versteckt haben. Meinen Sie? Was heißt hier gut versteckt, hä? Wer und wo? Im Übrigen, Psikow, was haben Sie denn überhaupt hier drin zu suchen? Na, hören Sie mal. Ihr Sherlock Holmes frisst den Verwalter gleich auf. Ist er immer so streng? Matschukowski, nun nicht so schnell das Pulver verschießen. Der Verwalter hätte doch den Mord nicht angezeigt, wenn er selber in das Verbrechen verwickelt wäre. In so einer Mordsache ist jeder verdächtig. Außerdem gehört niemand hierher als die Untersuchungskommission. Ja, da hat er leider recht, Herr Plikow. Und ich muss Sie zu meinem Bedauern ersuchen. Gewiss, meine Herren, gewiss, ich gehe ja schon. Wenn man nur wüsste, wo mag er nur geblieben sein? Na, warum sehen Sie mich so an, meine Herren? Ich meine natürlich, wo der Leichnam geblieben sein mag. Unter dem Bett, Herr Polizeichef, bin ich auf einige 20 leere Weinflaschen gestoßen. Oh. Außerdem auf einen alten Strohhut und auf eine halbvolle Wodkaflasche. Oh, Mark Ivanovich, Mark Ivanovich, wenn du bloß nicht so liederlich gelebt hättest. Dagegen lag unter dem Tisch ein einsamer Stiefel, schon ganz mit Staub bedeckt. Wenn man sich das vor Augen hält... Keine Sentimentalität, Zhukovsky! Untersuchen Sie hübsachlich der Reihe nach. Immer zuerst den Fußboden, da müssen sich doch Spuren zeigen. Und dann das Bett. Meinen Sie wirklich? Morde pflegen doch selten im Bett. Es gibt verschiedene Sorten Morde, Väterchen. Die scheint mir eine Mischung von Raubmord und Lustmord. Übrigens der zweite Fall dieser Art meiner Praxis. Etwas Ähnliches erlebte ich vor etwa 30 Jahren, der Mord am Kaufmann Ivanov. Die Schufte hatten ihn erdrosselt und den Leichnam durchs Fenster gezerrt. Apropos Fenster! Sehen Sie, das Fenster geht auf. Das bedeutet, dass es überhaupt nicht geschlossen gewesen ist. Dachte ich's doch. Und hier, Spuren auf dem Fensterbrett, sehen Sie? Wir kommen der Sache schon näher. Spuren von einem Knie. Hier ist jemand hereingeklettert. Sonnenklar. Notwendig werden, das Fenster genau zu untersuchen. Tschukowski, so, hören Sie doch! Na nun, was haben Sie denn? Auf dem Fußboden, den ich hier untersuche, nichts. Von Bedeutung. Nur dies hier, Herr Untersuchungsrichter. Wieso? Was ist das? Nur dies hier, sehen Sie denn nicht? Na, was Wichtigkeit. Das hat er wie? Ein Zündholz, ein angebranntes schwedisches Streichholz, wollen Sie nicht ernst nehmen? Ein solches Indiz. Na, wieso Indiz? So viel ich weiß, vermag Ivanovich Kliasow Nichtraucher. Außerdem bedient er sich der gewöhnlichen, der russischen Zündhölzer. Na und? Schwedische Streichhölzer aber werden bei uns in Russland kaum benutzt, außer von einer gewissen Sorte wohlhabender Leute. Stimmt, auffallend. Und was wollen Sie daraus folgern, Tschukowski? Dieses Streichholz unter dem Bett des Ermordeten ist ein Corpus Delicti. Nichts als Sherlock Holmes im Kopf. Schwedische Streichholz, na wenn schon. Statt über Schweden zu philosophieren, hätten Sie besser das Bett anzuschauen. Glauben Sie, Herr Untersuchungsrichter, ich werde das Bett ununtersucht lassen? Trauen Sie mir zu, ich werde nachlässig sein in einem Fall von solcher Bedeutung? Diese jungen Leute, selber wie die Streichhölzer, Brennlichterloh, verzichten gleich wieder. Aber intelligent, immerhin höchst intelligent, mein Sherlock Holmes. Ach ja, die feurige Jugend. Auf dem Bett weder Blut noch andere Flecken, auch keinerlei frische Risse im Betttuch, Herr Untersuchungsrichter. Dagegen auf dem Kissen deutlich die Spur von Zähnen und die Decke mit einer Flüssigkeit begossen, die nach Wodka riecht und auch so schmeckt. Ja, genau. Sie schmeckt nach Wodka. Totaleindruck des Bettes, dass darauf ein Kampf stattgefunden hat. Ach, reden Sie doch nicht so dummes Zeug, Tschukowski. Kampf stattgefunden. Dazu sind Betten doch da. Statt nach Kampf Umschau zu halten, sollten Sie lieber... Tatsächlich. Nur ein Stiefel hier. Nur ein Stiefel. Der andere Stiefel fehlt. Was? Wirklich nur ein Stiefel? Ja, aber das wäre doch sonderbar. Ja, das ist in der Tat sehr sonderbar. Das zwingt uns zu dem Schluss, meine Herren, dass Herr Kliasow erwürgt worden ist, während er sich die Stiefel auszog. Es gelang ihm nicht mehr, den zweiten Stiefel auszuziehen, ist das klar? Woher schließen Sie, dass er erwürgt wurde? Weil man auf den Kissen die Spur von Zähnen sieht. Das ist absolut logisch. Das Kissen selber ist ungewöhnlich zerdrückt und liegt 63 Zentimeter vom Bett entfernt. Der Ermordete saß zweifellos auf seinem Stuhl hier, während der Mörder... Genau so muss es gewesen sein. Nichts als Sherlock Holmes im Kopf. Schluss jetzt! Gehen Sie lieber in den Garten, suchen Sie dort nach Spuren, Tschukowski. Wir kommen gleich nach. Los, machen Sie, dass Sie rauskommen. Sehr, sehr schade. Aber was hilft es, wenn der Herr Untersuchungsrichter befehlen? Warum sind Sie denn plötzlich so streng mit dem jungen Mann, Nikolai Jamalajitsch? Er hat doch gar nicht so Unrecht. Na, freilich hat er nicht Unrecht. Aber was meinen Sie, wie der mir ins Kraut schießt, wenn ich ihm auch noch Recht gebe? Nein, mein lieber Polizeichef, das kommt gar nicht in Frage. Ach, also ich kann Sie nur bewundern, Freund Untersuchungsrichter. Auch in der Schulung des Nachwuchses, da sind Sie ein Meister. Aber ich glaube, wir gehen jetzt gleichfalls nach draußen, Sie? Ja, kommen Sie, mein Lieber. Meine Herren, erlauben Sie mir, Ihnen Meldung zu erstatten. Das Gras unter dem Schlafzimmerfenster war total zerstampft. Auch das Klettergestrüpp unter dem Fenster war zertreten. Hier einige angebrochene Zweige und ein Stückchen Watte. Und hier, bitte sehr, auf den oberen Klettenköpfchen fand ich einige dünne Fäden eines dunkelblauen Stoffes. Wenn Sie die Güte haben, sich dies betrachten zu wollen. Donnerwetter, saubere Arbeit. Herr Verwalter? Herr Untersuchungsrichter. Von welcher Farbe war der Anzug, den Mark Ivanovich Kliasow zuletzt trug? Moment. Der Anzug, den er zuletzt trug... Ja, freilich, der Anzug. Nur, Sie zaudern? Wenn ich mich nicht irre, war es, war sein gelber Anzug aus Segellein. Da haben wir es also. Reden Sie mir gefälligst nicht herein, Dschukowski. Hier kann nur einer die Untersuchung leiten, das bin ich. Ich wollte mir nur erlauben, den Schluss zu ziehen, dass es mithin die Täter waren, die blaue Kleidung trugen. Blaue Kleidung? Das ist Ihre ganze Weisheit? Es gelang mir außerdem, auf dem Rasen einen langen Streifen zu verfolgen, der sich weit in den Park erstreckt. Er endet unter dem Fliederbusch in einem großen, dunkelbraunen Flecken. Was? In einem großen, dunkelbraunen Flecken? Und unter dem gleichen Busch wurde ein zweiter Stiefel gefunden, das Gegenstück zum Stiefel im Schlafzimmer. Wie? Was sagen Sie? Der zweite Stiefel ist da? Ich habe natürlich sofort sichergestellt. Außerdem habe ich Proben der dunkelbraunen, eingetrockneten Flüssigkeit unter dem Fliederbusch mitgebracht. Bitte sehr, ich lasse mich vierteilen, wenn das nicht Blut ist. Ja, das ist Blut. Wahrhaftig Blut. Himmel, Blut. Echtes Blut? Schweigen Sie, Herr Psikow. Man hat Sie nicht gefragt. Ja, es ist Blut. Wenn es aber Blut ist, so kann der Tote nicht erwürgt worden sein, wie Sie, Dschukowski, immerzu behaupten, sondern... Na, was ziehen Sie jetzt für Schlüsse? Was ich für Schlüsse ziehe? Es ist klar, man hat ihn im Schlafzimmer erwürgt. Erwürgt? Das Bluttier? Wer? Mann! Wer hat ihn erwürgt? Oder von mir aus auf andere Weise erledigt? Wer? Nun, die Täter? Mehr sage ich jetzt nicht. Aber warten Sie ab, ich werde es schon noch herauskriegen. Jedenfalls wurde er im Schlafzimmer erwürgt. Das Blut im Park aber bedeutet, dass Sie ihn nachher mit etwas Scharfem fertig gemacht haben. Respekt. Alle Achtung, wenn Sie recht haben. Der Fleck unter dem Fliederbusch beweist, dass der Tote hier längere Zeit gelegen haben muss. Sie haben ihn durchs Fenster gezogen und hingelegt, bis Sie Mittel und Wege fanden, ihn fortzuschaffen. Sherlock Holmes, bester Klasse. Nun? Und der Stiefel, der zweite Stiefel im Fliederbusch? Der Stiefel bekräftigt meiner Ansicht nach, dass Sie Herrn Kliausow überfallen haben, während er sich vor dem Zubettgehen die Stiefel auszog. Den einen Stiefel hatte er bereits ab, den anderen dagegen, nämlich diesen hier, hatte er nur zur Hälfte ausgezogen. Beachten Sie bitte, ein Mensch mit einem zur Hälfte ausgezogenen Stiefel ist nur halb aktionsfähig. So. Und da hat er den Stiefel trotzdem ausgezogen? Natürlich nicht! Der zur Hälfte ausgezogene Stiefel ist erst im Garten von selbst herabgeglitten. Anders kann es unmöglich gewesen sein. Eine überwältigende Logik. Wie ihm das glatt von der Zunge geht, ein Meisterdetektiv aus dem Schulbuch. Wann werden Sie sich endlich abgewöhnen, alles durcheinander zu schmeißen, Dschukowski? Sagen Sie mir lieber, wer hat ihn getötet und wo ist die Leiche? Aha. Da verstummt er. Da verließen Sie ihn. Herr Untersuchungsrichter, Sie sind zwar mein Chef, doch Sie verlangen zu viel auf einmal. Wahrhaftig, ich werde gewiss nicht müde werden. Ich habe auch schon eine Ahnung, ein dunkles Gefühl. Meine Herren, ich sehe, die Köchin winkt. Darf ich Sie zu einem kleinen Imbiss bitten? Einem sozusagen Imbiss im Freien? Müssen Sie denn immer dazwischenrennen, Herr Psikow? Gerade im entscheidendsten Augenblick. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich dachte nur an eine kleine Magenstärkung. Dort drüben, mein Herr, wenn es beliebt, ein schattiges Plätzchen. Nun ja, warum eigentlich nicht? Wir haben schwer gearbeitet. Also ich wäre nicht abgeneigt. Nur freilich unter einer Bedingung. Kein Alkohol. In keiner Form. Aber Herr Untersuchungsrichter, wo wir doch die Abdrücke auf dem Schlafzimmerfenster noch gar nicht vermessen haben, ist es nicht ein unverantwortlicher Leichtsinn, jetzt den Tatort zu verlassen? Schon gut, dann messen Sie in Gottes Namen nach. Wir gehen inzwischen zum Frühstück. Oder meinen Sie vielleicht, wir sollten Ihrer Gewissenhaftigkeit halber Hunger sterben? 27, 13, 6. 27, 13, 6. Und nun links. 18,5, 14. Herr Kriminalrat. Was gibt's? Wer hat Sie denn reingelassen? Sind Sie nicht der Gärtner? Zu Befehl, Herr Kriminalrat. Ich muss unbedingt was sagen. Wer was weiß, muss die Gerichtsbarkeit unterstützen. Nun, wenn's was zur Sache ist? Wie ich es verstehe, Herr Kriminalrat, kann niemand anders als Nikolaschka diese Gemeinheit begangen haben. Welche Gemeinheit? Ach so! Donnerschlag! Wie kommst du darauf? Wer ist Nikolaschka? Wer sonst, Herr Kriminalrat, als der Kammerdiener des gnädigen Herrn? Nur er ist zu einer solchen Untat fähig. Mann, wissen Sie, was Sie sagen? Und welche Gründe soll dieser Kammerdiener gehabt haben? Herr Kriminalrat, er ist ein Räuber, ein Säufer, ein Liederling, das einen die Mutter Gottes davor bewahren möge. Abscheulich! Aber das sind doch noch keine Gründe. Warum haben Sie Ihre Anschuldigungen denn nicht draußen bei der Vernehmung vorgebracht? Ich hatte Angst, Herr Kriminalrat. Der Landpolizeichef und der Richter, das sind Staatsbeamte. So, und ich? Mich nimmst du wohl nicht für voll, wie? Herr Kriminalrat, sind noch jung. Bitte um Verzeihung. Hast du wohl ein schlechtes Gewissen, hä? Ich? Ein schlechtes Gewissen? Wo soll unser einen denn überhaupt ein Gewissen herhaben, Herr Kriminalrat? Wo ich doch niemals wieder Nikolaschka... Ich habe... habe den gnädigen Herrn keinen Schnaps ans Bett gebracht. Und ich habe ihn auch nie ausgezogen, wenn es soweit war. Wie? Er zog ihn aus? Wie es dem Kammerdiener zukommt, Herr Kriminalrat. Und außerdem hatte Herr Lunke auch im Wirtshaus damit geprahlt. Er würde dem gnädigen Herrn einmal eins auswischen und ihn umbringen. Jawohl. Ach, dummes Gerät. Also umbringen? Wirklich umbringen? Ja, warum denn heraus mit der Sprache? Na, wegen der Akulina doch. Wegen was sonst? Der Nikolaschka lebte damals mit der Wäscherin Akulina. Sie gefiel aber dem gnädigen Herrn auch und darum ließ er sie kommen. Was aber der Nikolaschka war, na, der ärgert sich darüber, versteht sich. Hab ich's nicht immer schon gewusst. Ein Weib, eine Akulina. Da haben wir ja die Begründung für die Tat. Wo ist der Kerl, der Nikolaschka? Und wo finden wir die Akulina? Herr Kriminalrat, der liegt stockbesoffen in der Küche. In der Küche? Er weint und jammert, dass ihm der gnädige Herr so leid tut. Nämlich, das ist die Reue des Mörders, wie ich es verstehe. Man führe den Nikolaschka und die Akulina vor. Man bringe sie nach draußen, damit wir sie vernehmen. Na los, los, los, warum stehst du noch hier? Ich werde den Herrn Bescheid sagen. Ich weiß nicht, Herr Kriminalrat, ob das geht. Der Nikolaschka? Ja. Wenn Sie befehlen, will ich mal versuchen, ihn mit Wasser zu begießen. Ob er vielleicht aufwacht. Aber die Akulina? Nein. Da bin ich nicht der Richtige. Was heißt das? Ja, wenn ich eine Amtsperson wäre, wie der Herr Kriminalrat. Aber so, sie wird mich ganz bestimmt rauswerfen aus ihrer Waschküche. Das wird sie tun. Interessant. Also so ist sie. Nun, dann wird es sich desto mehr lohnen. Es lohnt sich, Herr Kriminalrat. Es lohnt sich bestimmt. Hübsch ist sie. Dummkopf, als ob ich das meinte. Los, geh zum Nikolaschka. Ich hole die Akulina. Also, meine Herren, zuerst mal einen kleinen Wodka. Ich habe mir bereits erlaubt, einzuschenken. Zum Wohlsein. Ja, bei einem Mordfall kann man eigentlich nicht gerade aufs Wohlsein trinken, aber immerhin zum Wohlsein. Wo haben Sie den Wodka her, Psikow? Mag Iwanowitsch Kliausow, die sind immer direkt aus Baku kommen. Donnerwetter, also vermutlich auch noch billige Schmuggelware. Ja, so ja. Ist es. Jetzt ist er hinüber und wir genießen die Früchte seines Fleißes. Ja, nun ja. Denn, wohl bekomm's, meine Herren. Wohl bekomm's. Hey, Mädchen, kannst du nicht einmal einen Augenblick herhören? Sag, kennst du die berühmte Wäscherin namens Akulina? Wie soll ich sie nicht kennen? Nun, dann lauf sie holen. Sag ihr die Polizei. Wie? Die Polizei? Sind Sie etwa selber einer vom Gericht? Hab gehört, dass der Herr Untersuchungsrichter und der Herr Polizeichef da sind. Und Sie? Sie sind doch nicht gar die Akulina? Na, wer denn sonst, mein Schätzchen, hä? Wer denn sonst? Ich bitte mir aus zu berücksichtigen, dass ich hier in dienstlicher Mission eingetroffen bin. Ha, das hab ich gern. Wenn Sie schon dienstlich jemand schicken, dann einen hübschen Jungen. Sag, ist das wahr, dass Mark Iwanowitsch Kliausow ermordet sein soll? Wollen Sie mich verhören oder ich Sie? Na, wirst du wohl noch eine höfliche Auskunft geben können, wenn man höflich fragt. Ist er ermordet worden oder nicht? Es scheint. Und wer hat es herausbekommen? Das Untersuchungsgericht. Also Sie. Also etwa Sie, mein Liebling? Es besteht Anlass, ernst zu sein. Ich fordere Sie auf, zur Vernehmung zu kommen. Wollen Sie im Guten oder soll ich mit den Mitteln der Staatsgewalt? Aber Herzchen, Habt ihr denn wirklich Beweise für den Mord? Mehr als genug, um einige Leute nach Sibirien zu bringen. Donnerwetter, Sie scheinen ja sehr scharfsinnig zu sein. Auf wen haben Sie denn Verdacht? Das werde ich Ihnen bestimmt nicht verraten. Auf mehrere Personen sogar. Gleich auf mehrere Personen? Und wie haben Sie es herausbekommen? Großartig, wie die Männer unseres Gerichtswesens gescheit sind. Geben Sie sich keine Mühe, ich sage nichts. Aber eins können Sie mir doch wenigstens erzählen. Sicher eine Frau dabei. Warum meinen Sie? Mark Iwanowitsch war ein schöner Mann. Und die Frauen? Wenn es eine Frau war, dann müsste es eine gebildete, sogar eine intelligente Person gewesen sein. Wie kommen Sie denn darauf, gebildet? Ach, glauben Sie, ich werde Ihnen nur, weil Sie seine Geliebte waren. Oh, das wissen Sie auch schon. Ich weiß alles. Ich weiß immer alles. Dann wissen Sie auch, wer wirklich seine Geliebte war. Wer wirklich? Gab es denn noch eine? Aha, weiß alles. Kleiner Dummkopf. Ja, wer war denn seine Geliebte, wenn nicht Sie? Um Gottes Willen, sagen Sie es mir, ich flehe Sie an. Wenn es noch eine gegeben hat, so ist dieser Umstand von höchster Wichtigkeit. Und was bekomme ich dafür? Ich flehe Sie an, die Aufklärung eines Mordes hängt davon ab, meine Beförderung, mein Ruhm, wer? Nun, mein Liebling, eine sehr, sehr schöne, stolze Dame. Ja, oh, bitte, schöne Akulina, ich muss es wissen. Knie nieder, kleiner Dummkopf, wenn du es wissen musst, sonst sage ich es dir nicht. Doch, bitte, sagen Sie es. Sieh da, sogar knien kann er, der Süße, hm? Kannst du auch küssen? Nein, noch nicht. Seine wirkliche Geliebte war... Bitte verschweigen Sie mir nichts, nicht das Geringste. Glaubst du wirklich, ich will mich blamieren, du Närrchen? Glaubst du, ich werde selber die Person nennen, die mich mit ihm überrascht hat? So. Aha, da springt er schon auf. Nun ist er wieder ganz der stolze Detektiv. Na und? Bist du jetzt klüger, Kleiner? Weißt du jetzt Bescheid? Wenn Sie nichts verraten, sage ich auch nichts. Ich sage nur eins. Das schwedische Streichholz. Wissen Sie, was das ist? Bei der Wahrheit zu bleiben, ich weiß es nicht. Sie verstehen mich nur zu gut. Leugnen Sie es nicht. Irgendjemand hat das schwedische Zündholz im Zimmer des Verstorbenen abgebrannt. Vielleicht waren Sie es selber. War da ein schwedisches Zündholz? Dieses schwedische Streichholz wird jemand noch sehr teuer zu stehen kommen, das schwöre ich. Wahrhaftig, warum schwören Sie denn erst? Warum stellen Sie nicht gleich fest, wer da jemand ist? Das ist doch nicht schwer. Los, kommen Sie mit. Ich sehe, dass Sie mehr wissen. Sie werden Ihre Aussage von dem Untersuchungsrichter und dem Polizeichef wiederholen. Nicht wahr? Das ist doch kinderleicht festzustellen. Oder bei uns so gut wie niemand schwedische Zündhölzer verwendet. Fragen Sie doch in den Geschäften nach, wer die gekauft hat. Dann wirst du auch wissen, wer bei Mark Ivanovich war. Was los, kommen Sie mit? Sie machen Sie verdächtig mit Ihren Reden. Kleiner Dummkopf. Glaubst du, ich werde so mitkommen, wie ich bin? In der Waschschürze? Erst werde ich mich mal gehörig umziehen. Aber schnell ein bisschen, schnell, schnell, schnell, Beeilung. Na, die Herren werden sich früh genug wundern, mein Schatz. Jedenfalls freuen werden sie sich bestimmt nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Also wo bloß Zukowski bleiben mag. Ob der etwas Neues entdeckt hat? Ach, was brauchen wir jetzt in Conan Doyle? Essen Sie lieber von diesem Heringsfännchen. Sehr gut, sehr gut. Oder von diesem köstlichen rohen Schinken. Ja, den mochte der Verstorbene so gern. Eine doppelte Verpflichtung für uns. Ja, speziell für mich. Meine teure Gemahlin Olga lässt mich in letzter Zeit diesen Genuss leider etwas entbehren. Was Sie auch immer sagen, kein angenehmer Anblick beim Essen. Dieses Fenster zum Mordzimmer mit den klappernden Fensterlampen. Ach, da ist er ja. Zukowski. Hey, Zukowski, haken Sie doch den Fensterladen ein, ja? Oder besser schließen Sie ihn ganz. Meine Herren, ich möchte Ihren Appetit zwar nicht durch zu viel Überlegungen beeinträchtigen, aber es ist so gut wie alles geklärt. Ich glaube, die Hauptarbeit liegt hinter uns. Was Sie nicht sagen, mein lieber Zukowski. Das Streichholz ist sozusagen der Klotz am Bein des Haupttäters, durch den uns nicht entkommen kann. Und die übrigen, ihrer Namen, sind wir so gut wie sicher. Zweifellos wieder dummes Geschwafel. Ja, was denn die übrigen? Ja, waren es denn mehrere? Mindestens drei. Eine wohlhabendere, gebildete Person weiblichen Geschlechts war der Anstifter. Unglaublich. Und wo ist sie? Ich werde sie heute noch entlarven, wenn Sie gestatten. Ihre beiden Helfershelfer aber, es waren mindestens noch zwei, werden von mir sofort zur Vernehmung vorgeführt. Donnerwetter. Aber mein Guter, woher wissen Sie denn um Himmels Willen, dass es gerade drei war? Drei, möglicherweise sogar vier, Herr Polizeichef. Mark Ivanovich war ja sehr kräftig, wie allgemein bekannt ist. Zweifellos. Nun also, somit dürften zwei ihn gehalten haben, während der dritte ihm am Halse packte und würgte. Albern. Wenn wir nun annehmen, dass er schlief? Er schlief nicht. Die Mörder überraschten ihn beim Ausziehen der Stiefel. Das ist doch längst erwiesen. Ach, lauter Detektivgeschichten. Und wer sind die beiden, die Sie uns vorführen wollen? Der Kammerdiener Nikolaschka ist der eine und außerdem ein Weib. Sie war von ihm erpresst und sie war auch diejenige, um die es ging. Das Ganze war nichts als ein Eifersuchtsdrama. Tolle Spekulation. Aber, lieber Freund Untersuchungsrichter, nun muss ich Ihren Gehilfen doch mal gegen Sie in Schutz nehmen. Müssen Sie nur, dann nehmen Sie nur in Schutz. Nein, es ist wirklich eine Meisterleistung, wie er hier Faden um Faden dieses komplizierten Verbrechens entwirrt. Und Ihnen fällt nur ein, ihn mit Hohn und Spott zu übergießen. Übergießen ist gut. Glauben Sie wirklich an den ganzen Quatsch? Ich bitte Sie, denken Sie doch einmal nach. Was soll denn der Beweggrund sein, da keinerlei Geld fehlt, keinerlei Wertsachen abhanden gekommen sind? Cherchez la femme. Nichts liegt bei Mark Ivanovich näher. Ich zweifle nicht, Zukowski ist vollkommen auf dem rechten Wege. Und wer heißt das Weib, von dem Sie reden, Zukowski? Ja, es wäre natürlich interessant zu erfahren, wen Sie uns außer Nikolaschka noch vorführen wollen. Ja, wen? Akulina, die Wäscherin Akulina. Um Gottes Willen, nicht möglich. Warum nicht, meine Herren? Sie werden es ja sehen. Übrigens, da bringt der Gärtner schon den einen der beiden Delinquenten. Na also. Da ist der Kammerdiener Nikolaschka, Hoher Gerichtshof. Danke. Treten Sie einstweilen beiseite, Herr Psikow. Und auch Sie, Gärtner Jeffremen, damit wir ihn vernehmen können. Wir werden Sie rufen, wenn wir Sie brauchen. Und nun am besten keine langen Vorreden, meine Herren. Ihn gleich überfahren, die Beschuldigung gleich wie einen Schuss auf die Brust abfeuern. Wer soll mit ihm reden? Sie, Herr Untersuchungsrichter? Meinetwegen. Komm her, los, wach auf, Mann, besinn dich. Der Herr Untersuchungsrichter will mit dir reden. Oder bist du immer noch betrunken? Also, Nikolaschka, wo ist der gnädige Herr, sprich? Ermordet, tot. Ja, mausetot. Quatsch nicht, wissen wir, dass er ermordet ist. Du sollst sagen, wo er sich jetzt aufhält. Wo er sich jetzt aufhält? Los, wo ist der Leichnam? Durchs Fenster gezerrt, im Garten verscharrt. Wer, wann? Nun rede schon, woher weißt du? Hat man in der Küche erzählt. Ach so, das ist ja ärgerlich. Da kennt man bereits in der Küche das Ergebnis unserer Untersuchung. Ein tolles Stück. Wer hat hier nicht dicht gehalten? Schlimm genug, dass so etwas überhaupt möglich ist. Kammerdiener Nikolaschka, wo haben Sie in jener Nacht gesteckt, an jedem Sonnabend? Los, raus mit der Sprache, wir wissen alles. Ja, wir wissen alles. Also, wo warst du in jener Nacht, als der gnädige Herr ermordet wurde? Wie? Weiß nicht mehr. Aber du, du erinnerst mich nicht. Soll wohl ein Alibi sein oder was sonst. Aber sag mal, wie kommt es eigentlich, dass unter dem Fenster des gnädigen Herrn Blut ist? Wie? Was, Blut? Verehrte Herren, verzeihen Sie, der arme Kerl scheint ganz eingeschüchtert zu sein. Ach was, willst du etwas flink antworten, du Schlingel? Und Sie, Herr Psikopf, was haben Sie hier eigentlich zu suchen? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich dort auf der Seite aufhalten sollen? Sie greifen in ein schwebendes Verfahren ein. Bitte, lieber Tschukowski, ohne Drohung. Also sag schon, wo kommt das Blut her? Das Blut unter dem Schlafzimmerfenster. Nun wird's bald. Das Blut? Nichts zu bedeuten, wo ich für den gnädigen Herrn doch immer Hühner abstecken musste. Entsinne mich, war ein Huhn, das sich losriss und fortflatterte. Daher das Blut. Ja, das kann stimmen. Nikolaschka hat jeden Abend Hühner schlachten müssen. Was denn, jeden Abend? Ja, der gnädige hatte immer großen Appetit. Allerdings hat niemand von uns gesehen, dass ein halbtotes Huhn durch den Garten geflattert wäre. Wenn es nicht überhaupt nur in seiner Fantasie flatterte. Hören Sie mal, lieber Tschukowski, wer leitet hier die Untersuchung, Sie oder ich? Er müsste nach der Wäscherin Akulina gefragt werden, Herr Untersuchungsrichter. Ich war Nikolaschka, du kanntest die Akulina doch. Na, gewiss kann ich sie. Und da hat der gnädige Herr sie dir abspenstig gemacht, wie? Oh, zu Befehl, nein, die Akulina wurde mir nicht vom gnädigen Herrn, sondern Herrn Psikopf, dem Herrn Verwalter, ausgespannt. Und erst von dem ist sie zum gnädigen Herrn gekommen. In der Küche wurde viel darüber gesprochen. Was du nicht sagst. Und was wurde in der Küche gesprochen? In der Küche? Oh, nichts gescheit. Heraus mit der Sprache. Ach, nur dummes Zeug, Iwan Michailowitsch Piskow. Der Herr Verwalter hätte die Akulina dem gegen Herrn zugeschanzt. Nur was? Selber. Willst du mal endlich reden? Ich weiß nicht. Meine Herren, ich sehe ein, dass ich meine Theorie ein klein wenig berichtigen muss. Nicht, als ob Nikolaschka unbedingt unschuldig wäre, aber infolge seiner Aussage wird etwas anderes nunmehr mit letzter Deutlichkeit klar. Wieso? Was? Auf den Kletten unter dem Schlafzimmerfenster wurden blaue Fäden gefunden. Entsinnen Sie sich, Herr Untersuchungsrichter. Na und? Was soll das jetzt? Sehen Sie denn nicht, dass der Verwalter Psikow blaue Hosen trägt? Donnerwetter, blaue Hosen. Ja, tatsächlich genau dasselbe Blau. Donnerwetter. Das haut einen um. Ei. Du kannst gehen, Nikolaschka, doch musst du dich stets zu unserer Verfügung halten. Nein, halt. Noch besser, bleib hier in der Nähe, damit wir dich rufen können. Geh dorthin zu den anderen. Und nun, Herr Psikow, zu Ihnen. Vor allem eine Frage. An dem bewussten Sonnabend, Sie wissen schon, was ich meine, an dem bewussten Sonnabend waren Sie natürlich hier zugegen, nicht wahr? Ja, gewiss, gewiss. Ich speiste mit Mark Iwanowitsch Gliausow um 10 Uhr abends. Was machten Sie dann? Was ich dann machte? Ja, was machte ich eigentlich? Ich kann mich gar nicht recht erinnern. Ja. Getrunken hatte ich ziemlich viel. Ich weiß nicht mal, wo und wann ich dann eingeschlafen bin. Warum schauen Sie mich alles so an, meine Herren? Und wo sind Sie aufgewacht, nachdem Sie angeblich an einen unbekannten Ort einschliefen? Wo ich aufgewacht bin? Ich glaube, in der Dienstbotenküche. Auf der Bank, am Ofen. Ja, das stimmt. Das werden alle bestätigen, freilich. Nur, wie ich da hingekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Warum fragen Sie? Sie meinen doch nicht gar, dass ich... Wir meinen gar nicht. Sagen Sie mal, kannten Sie eigentlich die Akulina gut? Ja, was ist denn besonders dabei? Wer kannte die nicht? Und von Ihnen ging sie in Mark Iwanowitsch Gliasows Hände über. Hm? Allerdings, ja, von mir. Und das geschah, na sagen wir, geschah das eigentlich aus freien Stücken? Ja, wie denn anders? Ich bitte Sie. Jefren, reich noch mal die Champignons mit Sahne herum. Wollen Sie nicht den Sekt probieren, Herr Untersuchungsrichter? Sekt vom Don? Wie? Tja, das sind so Sachen. Tja, meine Herren, ich denke, es ist soweit. Psikow, im Namen des Zaren, Sie sind wegen Mordverdachts verhaftet. Tschukowski, veranlassen Sie, dass unsere Polizisten ihn abführen. Jawohl, abführen! Abführen, jawohl. Ja, aber mein Herr, wo ich doch selbst den Mord angezeigt habe, ich bin unschuldig, bin vollkommen unschuldig, mein Herr. Also ich muss sagen, Freund Untersuchungsrichter, Respekt vor Ihrer Entschlusskraft. Nachdem man Sie eben noch kaum überreden konnte, an die Theorien Ihres Gehilfen zu glauben. Wie? Ich hätte ihm nicht geglaubt. Ich war von Anfang an überzeugt. Naja, aber mindestens hätten Sie doch noch warten können, bis wir fertig aufgegessen haben. Wer wird uns nun servieren? Und schließlich geht der Dienst allem anderen vor. Im Übrigen, ich muss sagen, Tschukowski hat mich diesmal wirklich auf die richtige Fährte gebracht. Nun, Tschukowski, Psikow schon abgeliefert? In Handschellen auf dem Weg ins Polizeigefängnis, Herr Untersuchungsrichter. Also alles, was recht ist, muss ich diesmal belobigen, Tschukowski. Psikow ist so gut wie überführt. Allerdings, die Verdachtsgründe gegen Nikolaschka reichen noch nicht ganz aus. Vor allem jedoch bin ich neugierig, wenn Sie uns als Dritten, als intellektuellen Urheber vorführen wollen. Ich bin selber neugierig, meine Herren. Brenne darauf, die Sache mit dem Streichholz aufzuklären. Wenn es nach mir ginge, ich mache mich sofort auf den Weg. Aber nicht so eilig, mein Lieber. Sie haben, nachdem Sie die ganze Zeit leer ausgingen, einen Imbiss ebenfalls redlich verdient. Ganz recht. Es sind in unserem Städtchen immerhin ein paar Kiosken und außerdem mehrere Lädchen, wo es Streichhölzer gibt. Könnte ich nicht doch gleich, damit ich heute Abend noch vor Ladenschluss... Kommt nicht in Frage, Verehrtester. Nach diesen Erfolgen müssen wir auf Ihr Wohl anstoßen. Aber das ist doch klar. Ich denke... Der Herr Untersuchungsrichter wird Ihre Verdienste dem Gouvernementsgericht melden. Wie, Väterchen? Wollen sehen, wollen sehen. Und auch ich werde davon zu berichten wissen. Ja, das sind wir uns schuldig. Übrigens, müssen wir denn wirklich noch diese Wäscherin, diese Akulina vernehmen? Ist sie nicht gänzlich überflüssig in diesem Zusammenhang? Aber ich bitte Sie, Herr Polizeichef, sie ist ja beinahe das Wichtigste. Sie ist ja der eigentliche Grund zur Tat. Ach was, Tschukowski. Wozu brauchen wir einen Grund zur Tat, wo wir nicht einmal eine Leiche haben? Keine Sorge, meine Herren, wenn es darum geht. Die Leiche werde ich schließlich auch noch herbeischaffen. Aber erst, meine Herren, lassen Sie uns mal zum Sekt greifen. Da bin ich, meine Herren. Akulina ist wie gewünscht zum Verhör herbeigekommen. Na, was gibt's denn? Na, warum denn auf einmal so still? War doch gerade noch recht vergnügt. Melde, meine Herren, dass Akulina, die Wäscherin, soeben eingetroffen ist. Akulina, vor Gericht ist es besser, still zu sein, bis die Herren Fragen stellen. Verstanden? Und solche Grünschnäbel wie du, die dürfen reden? Den lasst ihr reden, Onkelchen Richter, Onkelchen Polizeichef? Ihr habt wohl die Akulina ganz vergessen, ihr Täubchen, hm? Macht nur nicht so gescheite Gesichter, ihr beiden. Braucht einer vor dem anderen keine Angst zu haben. Der Herr Polizeichef kennt die Akulina auch, Väterchen Richter. Kannst dich drauf verlassen. Ich muss doch sehr bitten. Sie stehen hier vor der Untersuchungskommission, Fräulein Akulina. Ein Mord ist geschehen. Ach was, kommt mir nicht mit dieser dummen Geschichte. Mark Iwanowitsch war viel zu gescheit. Mord. Ein reicher Gutsbesitzer verschwindet nichts zu mir, nichts dir nicht. Aber so nehmen Sie doch Vernunft an, Akulina. Ja, ja, ja. Das ist eure Manie, arme Mädchen einzuwickeln. Macht mir doch nichts vor. Auch ich möchte Ihnen dringend zur Vernunft raten, verehrteste. Ich habe mehr Vernunft an meinem kleinen Finger als ihr. Wie reizend kann der Herr Polizeichef schmusen. Naja, du weißt schon, Kleiner, wenn deine Frau das erfahren würde. Ja, siehst du, da wirst du verlegen. Und du, gestrenger Herr Untersuchungsrichter, kannst du dich noch erinnern, wie ich das letzte Mal die Wäsche brachte? Aber deine Alte war gerade nicht zu Hause. Ja, da wirst du rot, alter Schwerenöter. Unter diesen Umständen halte ich es für das Beste, wenn wir das Verhör abbrechen. Es ist ja auch zunächst nicht unbedingt erforderlich. Abbrechen? Ja, das sieht euch ähnlich. Wenn ich nun aber nicht abbrechen will? Auf jeden Fall erinnere ich mich mal, lieber Tschukowski, dass Sie Wert darauf legen, recht bald Ihren Rundgang zu den Kiosken und Geschäften zu machen. Sie wissen nicht. Und das eilt nicht, Herr Untersuchungsrichter. Ist ja auch hier noch allerlei aufzuklären. Tschukowski, ich warne Sie. Junge Leute wie Sie sollten wesentlich eifriger bei der Sache sein. Sehr richtig, Tschukowski. Sofort setzen Sie sich in Marsch. In Ihrem eigenen Interesse. Was, ihr beiden Graubärte? Ihr wollt mein Schätzchen, das Milchgesicht, wollt ihr wegschicken? Geniert euch wohl vor ihm, was? Aber ich will euch mal was sagen. Das Beste ist, wenn ihr selbst die Beine unter den Arm nehmt, statt hier noch herumzuschnüffeln. Macht, dass ihr fortkommt. Fräulein Akulina, warum denn auf einmal so aufgeregt? Jawohl, warum denn? Wo wir doch sonst immer gute Freunde waren. Ja, ja, das könnte dir so passen, mein Lieber. Sind am längsten gute Freunde gewesen, Dickerchen. Ich wüsste nicht, wer Ihnen das Recht gibt, Fräulein Akulina. Sehr wahr und noch dazu gegenüber einer Behörde. Schöne Behörde. Ich werde deiner jungen Frau Olga mal sagen, was du für eine Behörde bist, Polizeichef. Wieso? Und deiner alten Untersuchungsrichter kann ich auch ein paar Schwänke erzählen, wenn ihr euch nicht bald aus dem Staub macht. Mein Gott, mein Gott. Am besten ihr schert euch alle drei zum Teufel. Na, wird's bald! Na ja, Eigentlich ist unsere Zeit kostbar, Freund Polizeichef. Ja, und unsere Arbeit ist hier vorerst so gut wie abgeschlossen, wenn ich die Sache richtig beurteile. Wie? Was? Meine Herren, Sie wollen sich von diesem Frauenzimmer, von dieser Frauensperson, wollen Sie sich wegjagen lassen? Nur weil der Klügere gemeinhin nachzugeben pflegt, mein lieber Dschukowski. Eben. Und bei genauer Erwägung, da hier die Untersuchungen ja doch beendet sind. Nun, wenn dem so ist, meine Herren, dann sage ich, das soll sie sich merken, diese Akulina. Das wird sie bereuen. So wahr der Name Dschukowski bald in aller Munde sein wird. Kleiner Schäker. Ja, lachen Sie nur, lachen Sie. Für mich gibt es jetzt nur einen Weg. Ich werde feststellen, wer die schwedischen Zündhölzer gekauft hat. Und dann wird Ihnen das Lachen vergehen. Wenn die Verbrecher am sichersten sind, ist Ihnen das Verderben am nächsten. Leben Sie wohl, meine Herren, für eine kurze Weile. Leben Sie wohl. Der Himmel gebe ihm Gelingen. Es ist entsetzlich. Ein einziges ungeklärtes Verbrechen vermag das ganze Gefüge der Staatsautorität in Unordnung zu bringen. Aber ein süßer Fratz ist er doch, der Kleine. Gerade wenn er zornig ist. Womit kann ich Ihnen dienen? Entschuldigen Sie, gibt es bei Ihnen schwedische Zündhölzer? Schwedische Zündhölzer? Nein, die haben wir nicht. Bitte? Was führen Sie für Zündholzsorten? Nun, wollen Sie nicht antworten? Wieso? Unsere guten russischen Hölzchen natürlich. Und keine schwedischen, keine Paraffinstreichhölzer? Sehen Sie mich an, blicken Sie mir in die Augen. Keine schwedischen Zündhölzer? Aber Väterchen... Polizei, kontrolle Ihre Zündholzbestände. Aber wir haben gar nichts getan, rein gar nichts, Herr Kontrolleur. Wahrhaftig nicht das Geringste. Und was ist das? Was? Das dort? Wo? Hinter Ihnen? Aber ich bitte Sie, Herr Kontrolleur. Lügen Sie nicht, das ist ein Paket schwedischer Zündhölzer. Tun Sie doch nicht, als wüssten Sie nicht, was Sie verkaufen. Und hier? Hier fehlt eine Schachtel aus dem Paket. Nun, wollen Sie jetzt wohl sagen, wem Sie schwedische Zündhölzer verkauft haben? Wie? Wollen Sie das wohl sofort sagen? Hallo, hier ist Graf Kuzmich. Hallo, Nikolai Jemalajic. Also zu Hause, wie ich höre. Sie ebenfalls, wie ich Ihrem Anruf entnehme. Nun, und? Ja, das wollte ich auch fragen. Hat sie es schon gemerkt? Dem Himmel sei Dank, nein. Und Ihre Gattin, die schöne Olga? Weiß auch noch nichts. Nicht einmal von dem Mord. Aber wie lange, frage ich, wird man es noch geheim halten können? Mein Gott, ja, wie lange. Die ganze Stadt spricht schon davon. Jedenfalls, wenn wir den Fall nicht noch heute klären, kommt alles auf. Ja, und bis jetzt ist noch nicht mal eine Leiche da. Das ist ja meine Rede. Und ist denn Ihr Dschukowski noch nicht in Leider, Sicht? Leider, nein. Ich dachte mir, Freund Polizeichef, ob Sie nicht mal unsere Teiche durchsuchen, dass man wenigstens eine Leiche findet. Und ob Sie nicht noch mal den Halunken Psikow verhören, dass er uns sagt, wo er sie versteckt hat. Sie haben recht, da es eilig ist, wird es gut sein, gleich zu beginnen. Sie haben recht, mein Lieber. Ich begebe mich sofort zu den Teichen. Und ich werde auf der Stelle Psikow vorführen lassen. Der Himmel sei mit Ihnen, teurer Untersuchungsrichter. Und mit Ihnen, verehrter Polizeichef. Ach, da sind Sie ja, Psikow. Setzen Sie sich, Psikow. Nachdem alle Vernunftsgründe, alle Beweise nichts gefruchtet haben, mein lieber Psikow. Ich weiß nichts von Beweisen. Aber seien Sie doch vernünftig. Fangen Sie doch nicht gleich wieder so an, Psikow. Und wie? Sollte ich nach dem Wunsch von Euer Gnaden anfangen? Was sehen Sie, mein lieber Psikow, ich wollte es gern noch einmal versuchen. Sagen wir, mit einem Appell an Ihr menschliches Mitgefühl, nicht wahr? Sie sind ja schließlich endlich außer einem Mörder auch noch ein Mensch, Psikow. Wisst ihr nicht, wieso ich noch ein Mensch sein sollte? Aber, mein Lieber, bedenken Sie doch nur einmal unserein, was Sie mir für Schwierigkeiten machen. Können Sie sich denn beim besten Willen nicht hineinversetzen in die Lage so eines Untersuchungsrichters? Doch, doch, doch. Möchte wirklich nicht in Ihre Haut stecken. Lieber selber im Gefängnis sein, als Unschuldige einsperren. Aber wollen Sie denn noch immer Ihre Unschuld behaupten, Psikow? Sehen Sie mich an. Ich bin wahrhaftig unschuldig am Tod Mark Iwanowitsch. Er war ja sogar mein Freund. Was kann ich nun dafür, dass wir vor lauter Verdächtigen nicht die Mörder finden und dass umdrein noch die Leiche abhanden gekommen ist? Ja, ja, ich gebe ja zu, dass Sie mich dauern, Herr Untersuchungsrichter. Ein trauriges Schicksal. Nicht wahr, nicht wahr. Was meinen Sie, wenn das Gouvernementsgericht das alles erfährt, dann bin ich ein verlorener Mann für alle Zeiten erledigt. Ja, ja, es ist schon besser, selber ermordet zu sein, Oder des Mordes beschuldigt. Sie sind ein guter Mensch, Psikow, ein sehr guter Mensch. Sie werden mir helfen, Sie werden mir sagen, wo Sie die Leiche haben, nicht wahr? Aber ich habe keine Leiche. Ich verbitte mir das. Ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich bin unschuldig. Ich bin absolut unschuldig. Was geht denn hier vor? Heilige Mutter Gottes, Tschukowski, dass Sie da sind wie ein Engel vom Himmel. Kommen Sie in meine Verzweiflung. Wenn Sie wüssten, wie recht Sie haben. Es ist restlos alles geklärt, Herr Untersuchungsrichter. Wie wirklich alles geklärt, Tschukowski? Sie sind mein Retter, mein Lebensretter, mein Freund, mein Vater. Erzählen Sie bitte, bitte, ich flehe Sie an. Jetzt, in Gegenwart des Delinquenten? Da würde ich doch empfehlen, erst einmal das Verhör zu beenden. Aber wenn er doch nichts gesteht. Wie? Er gesteht noch immer nicht, jetzt, wo alles erwiesen ist. Ach, mindestens dreimal habe ich ihm schon dargestellt, wie das Ganze vor sich ging. Wie er an jenem Samstagabend im Schlafzimmer Maggie Ivanovic saß und mit ihm anscheinend mehrere Flaschen Wein trank und Wodka obendrein. Hören Sie, Psikow, ist es nicht so gewesen? Ist es nicht so gewesen? Ja, Wein haben wir getrunken, ja. Oh, und Wodka auch. Und auch, dass der Kammerdiener Nikolaschka sie bedient hat, bis um die erste Morgenstunde Maggie Ivanovic den Wunsch äußerte, ins Bett zu gehen. Wie? War es nicht deine Gewohnheit, sich um diese Zeit schlafen zu legen? Sie sehen, wir wissen alles, alles. Gestatten, Herr Untersuchungsrichter, dass ich fortfahre. Es würde mich interessieren, an dieser Stelle fortzufahren, nachdem alles soweit geklärt ist. Bitte, bitte, bitte. Psikow! Während Maggie Ivanovic die Stiefel auszog, packten sie und Nikolaschka auf ein verabredetes Zeichen den nicht mehr nüchternen Gutsbesitzer und warfen ihn rücklings ins Bett. Um gleichzeitig trat die ihnen gut bekannte Dame höheren Standes ins Zimmer und ergriff das Kissen, um Maggie Ivanovic zu ersticken. Aber in diesem Augenblick erlosch die Kerze, die sie brauchten, weil es an diesem Abend Kurzschluss gegeben hatte. Ich sehe es ihrem Gesicht an, dass sich alles in Wahrheit so zugetragen hat. Ja, es hat wirklich Kurzschluss gegeben. Sehen Sie, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass Mark Ivanovich nicht mehr atmete, zogen sie und Nikolaschka ihn durchs Schlafzimmerfenster und legten ihn neben dem Klettenstrauch nieder. Schütteln Sie den Kopf, ich warne Sie davor, den Kopf zu schütteln. Sie fürchteten, dass Mark Ivanovich am Ende noch leben könnte und versetzten ihm deshalb einige Hiebe mit etwas Scharfem. Darauf hoben sie ihn von Neuem auf und legten ihn unter den Fliederbusch. Aber nachdem sie sich ausgeruht, hoben sie ihn höchstwahrscheinlich über die Hecke. Und wohin, mein lieber Tschukowski? Sagen Sie, um Himmels Willen, wohin? Alles kommt jetzt darauf an. Das werden wir in weniger als einer halben Stunde wissen. Denn, mein lieber Herr Untersuchungsrichter, mein verehrter Herr Jamalajic, wir kennen jetzt die weibliche höhere Standesperson, die intellektuelle Urheberin, die gebildete, wohlhabende Anstifterin des Mordes. Und Tschukowski, reden Sie, ich vergehe vor Spannung. Ich empfehle erst einmal, die Vernehmung abzubrechen und den Delinquenten abzuführen. Los, Stepan, Fjodor, raus mit dem Delinquenten, zurück mit ihm in die Zelle. Aber ich bin unschuldig. Das ist ja alles nicht wahr. Ich bin vollkommen unschuldig. Das ist ja alles von Anfang an verstummt. Da sehen Sie es, Herr Untersuchungsrichter. Sein Verhalten war so gut wie ein Geständnis. Was sagen Sie nun? Ich bin außer mir vor Verwunderung. Und auch die vornehme Dame hat er nicht geleugnet, nicht wahr? Aber wer ist sie? Ich bitte Sie, sagen Sie mir endlich, wer sie ist. Gemach, Herr Untersuchungsrichter. Eins nach dem anderen. Nur wenn Sie mir von vornherein zugestehen, mir völlig freie Hand zu lassen. Alles, Tschukowski, alles, was Sie wollen. Und nun lassen Sie mich erst einmal in Ruhe berichten. In Ruhe. Unser fester Punkt war das Streichholz unterm Bett, das schwedische Zündholz. Wahrhaftig, ja, das habe ich nun endlich das begriffen. Streichholz kann nicht vom Himmel gefallen sein, sagte ich mir. Ein genialer Schluss, wie ich nachträglich feststellen muss. Ich hatte erkannt, dass um die fragliche Zeit jemand im Zimmer des Ermordeten gewesen sein muss, der das Streichholz entzündete. Weiter, weiter, weiter. Ich schwöre, Nikolai Jamalajic, dass ich an meine Genialität zu glauben beginne. Der Teufel soll mich mit Haut und Haaren holen. Hören Sie und staunen Sie, alter Mann, sagt. Aber erlauben Sie, ich bin Ihr Chef, man redet mich anders an. Zum Teufel mit allen Formalitäten. Wenn Sie nicht wollen, dann höre ich überhaupt auf zu berichten. Um Gottes Willen, Tschukowski, ich beschwöre Sie, so sprechen Sie doch endlich es weiter. Es kommt alles auf das Genie an. Jetzt kann ich es ja offen sagen, nachdem der Erfolg auf meiner Seite ist. Drei sind nämlich schon in unseren Händen oder so gut wie. Und nun habe ich das letzte Glied der Kette geschlossen. Die Dame aus höheren Kreisen. Ich hätte nicht gewagt, diesen Verdacht zu äußern, aber die Auskunft im Laden zusammen mit der Andeutung der niedlichen Akulina. Mir schwante. Also, ich nahm, als ich mich von ihnen getrennt hatte, die Beine unterm Arm und lief los, in immer weiteren Spiralen um das Gut herum. Unterwegs besuchte ich alle Läden, Schenken und Boutiquen und fragte überall nach den schwedischen Streichhölzern. Ersticken sollen Sie an diesem verdammten Zündholz. Wie bitte? Ach, nichts, ich bitte Sie, fahren Sie fort. 20 Mal verlor ich alle Hoffnung. 20 Mal kam sie wieder. Erst gegen Abend fand ich das Gesuchte. Hier in der Stadt, in einem Kiosk. Und in einem der 10 Medizinerpakete fehlte eine Schachtel, eine einzige. Wer hat diese Schachtel gekauft? Herr Untersuchungsrichter, Chef, was doch ein Mensch leisten kann, den man aus der Mittelschule herausgeworfen hat und der stattdessen in weiser Erkenntnis seiner Möglichkeiten Sherlock Holmes las. Wahrhaftig, ab heute beginne ich Respekt vor mir selber zu haben. Los, das Ende erwartet uns, fahren wir. Fahren wir wohin denn? Ja, zu ihr, zu der vierten, der intellektuellen Urheberin. Wir müssen uns beeilen. Wer ist es denn? Wer denn? Ach, tun Sie doch nicht so. Die junge Frau unseres Polizeichefs, die schöne Olga. Wer sonst? Sie sind, du bist verrückt. Alles klar, völlig klar. Erstens raucht sie, zweitens war sie unsterblich in Mark Iwanowitsch Gliasow verliebt und er hat ihre Liebe zugunsten einer Akulina verschmäht. Also Motiv, Rache. Ich entsinne mich gut, dass ich die beiden einmal im Separé entdeckte. Er rauchte und blies ihr den Rauch ins Gesicht. Klar, dass sie mit einem solchen Mann grausam verfahren musste. Aber wir dürfen nicht länger zögern, wir müssen fahren, ehe es dunkel wird. Los. Ja, du kannst ja verrückt sein, mein Junge. Ich jedoch bin noch nicht genügend verrückt, um wegen eines naseweißen Burschen eine anständige Frau zu belästigen. Sie sind kein Untersuchungsrichter, ein Schlappschwanz sind Sie, Schlafmütze. Na, hören Sie nie mal. Hätte ich mich erdreistet, Sie zu beschimpfen, doch Sie fordern mich ja selbst dazu heraus. Verehrter Herr Untersuchungsrichter, Sie Erzengel im Menschengestalt, ich flehe Sie an. Nein, ich will nicht. Ich flehe Sie an, ich flehe im Interesse der Gerechtigkeit, ich beschwöre Sie. Sehen Sie, ich kniee vor Stehen Ihnen. Sie auf. Herr Untersuchungsrichter, nennen Sie mich einen Schuft, nennen Sie mich einen Taugenichts. Wenn ich mich in Bezug auf diese Frau täusche, überlegen Sie, was das für ein Fall ist. Nein. Das ist schon kein Fall mehr, sondern ein Roman. Nein. Ganz Russland wird davon sprechen, der Zar persönlich wird Sie empfangen. Hören Sie Und auf. Was werden Sie morgen tun? Mit einem Verhafteten, mit einem Mord ohne Leiche, wenn sich alles herumspricht, wenn das Gouvernement Gericht sich meldet und wenn ihre Gattin, ihre Alte, durch Akulina schließlich erfährt... Na, hol dich also, der gebrannte Teufelkreuz, war schön, fahren wir! Fahren wir! Aber die gnädige Frau ist für niemand zu sprechen in dieser Stunde. Allerdings für den Herrn Untersuchungsrichter. Ich glaube wohl, dass ich für Sie eine Ausnahme machen darf. Bitte sehr. Vielen Dank. Sind Pfundschweine, Tschukowski. Ich kam mir noch nie so hundsmiserabel vor wie jetzt. Am besten, Herr Richter, Sie springen ja gleich ins Gesicht. Keine Umschweife. Betäuben Sie sich mit der vollen Wahrheit. Einfach betäuben. Betäuben? Ich bin selbst noch immer wie betäubt. Das können Sie mir glauben. Oh, wie angenehm, Herr Untersuchungsrichter. Sie kommen gerade recht zum Abendessen. Mein Gatte ist freilich noch unterwegs. Dienstlich. Hm. Zu den Teichen, sagte er. Eine mir gänzlich dunkle Sache, aber ich denke, wird bald kommen. Setzen Sie sich nur. Da Sie zu zweit sind, darf ich fragen, ob Sie von einer Untersuchung kommen? Untersuchung? Jawohl. Nein, doch. Uns ist nämlich unterwegs ein Rad schadhaft geworden. Am Wagen. Tja. Mit der vollen Wahrheit ins Gesicht springen. K.O.-Schlag. Machen Sie es kurz. Es hat anders keinen Zweck. Sagten Sie etwas, meine Herren. Wie bitte? Rad schadhaft geworden. Und da sind wir eben hergekommen. Verstehen Sie? Sie sind so erregt? Erregt, jawohl. Unter diesen Umständen. Verstehen Sie? Das schadhafte Rad. Darf ich reden, Herr Untersuchungsrichter? Bitte ja. Eigentlich sind wir nämlich nicht deswegen gekommen. Nicht wegen des Rades und auch nicht, um mit dem Herrn Polizeichef und Ihnen zu Abend zu essen, sondern, gnädige Frau, um Ihnen auf den Kopf zuzusagen und um Sie zu fragen, wo befindet sich Mark Iwanowitsch Gliausow? Mark Iwanowitsch Gliausow? Was sagen Sie da? Ich kann Sie nicht verstehen. Ich frage im Namen des Gesetzes. Wo ist Mark Iwanowitsch Gliausow? Uns ist alles bekannt. Aber durch wen? Durch wen? Aha. Und somit ersuche ich Sie, uns zu zeigen, wo er sich befindet. Ja. Muss denn das... Wer hat es Ihnen bloß erzählt? Das geht Sie nichts an. Genug, dass wir alles wissen. Gnädige Frau, bitte zeigen Sie ihn uns sofort. Oh, mein Gott, hätte ich ihn nur rechtzeitig weggebracht. Aber ich habe es nicht geschafft. Er war mir zu schwer. Müssen Sie ihn denn wirklich sehen? Das ist eine sehr merkwürdige Frage, Olga Petrovna. Wir fordern Sie auf! Und wenn ich mich weigere? Wir wissen alles. Er ist erschlagen. Und zwar von Ihnen. Ihre Mittäter haben Sie verraten. Erschlagen? Erschlagen? Oh, kommen Sie, ich habe ihn im Badehaus versteckt. Aber sagen Sie um Gottes Willen meinem Mann nichts davon. Ich flehe Sie an. Mein Gatte ist immer gleich so aufgeregt, so außer sich. Es könnte ihn das Leben kosten. Hier draußen? Ja, bitte. Ist hier schon so dunkel. Wenn es den Herrn nichts ausmacht, hier herum. Nun, wie habe ich das gemacht, Federchen, Untersuchungsrichter? Schämen Sie sich, wir gehen zu einem Toten. Das hier ist unser altes Badehaus. Aber ich flehe Sie noch einmal an, meine Herren. Ich flehe Sie an. Sprechen Sie mit niemand darüber. Stockdunkel. Bereiten Sie die Kerze und Zündhölzer vor. Was für Vorkehrung? Aber wo liegt er denn? Weiter, noch etwas weiter. Wie seltsam. Leuchten Sie doch, Tschukowski. Ein Tisch mit einem riesigen Schinken. So viel Schinken. Oje, Graf Kusmitsch, doch klagte, dass es keinen mehr gibt bei ihm zu Hause. Und eine Flasche Wodka. Sehr seltsam. Aber wo ist denn der Ermordete? Wo steckt Mark Iwanowitsch Kliausow? Na hier, hier, hinter dem Vorhang. Ziehen Sie doch den Vorhang beiseite, Tschukowski. Wenn Sie so freundlich sein und leuchten wollen. Mein Gott, da liegt er ja. Nehmen Sie den Hut ab, Tschukowski. Wir stehen vor einem Toten. Oh, und der Tote schnarcht ja. Hier liegt irgendein lebendiger Lümmel. Hey, wer sind Sie? Antworten Sie zum Teufel! Los, antworten! Was ist denn hier? Was zum Henkel ist? Olga, Olitschka, Süße, wen hast du denn hier reingelassen? Das ist... Sind Sie das, Mark Iwanowitsch Kliausow? Mark Iwanowitsch? Ja, ist es denn möglich? Was starrt ihr so, ihr scheußlichen Gespenster? Wer soll es denn anders sein als ich? Das ist ja der verrückte Duchowski. Wie machen denn die Detektivgeschichten, mein Lieber? Da, was sind denn noch für eine versoffene Physiognomie? Du lieber Himmel, der Untersuchungsrichter. Was führt denn euch hierher, ihr Satansbraten? Herr Mark Iwanowitsch, ja, Mark Iwanowitsch, ja, bist du denn wirklich nicht tot? Warum soll ich denn tot sein? Oleschka, warum schleichst du dich davon? Du hast mich in diese Bredouille gebracht, jetzt lässt du mich sitzen. Ein zu eigensinniges Weibstück, da läuft sie weg. Na, dann heben wir ein. Das kann das schlechte Leben nützen. Taratsch, taratsch, taratsch, taratsch. Woher haben Sie erfahren, dass ich hier bin, meine Herren? Ist ja auch egal. Wollen wir ein bisschen mehr Licht machen? Ach so, ja. Die schöne Olga hat die Sicherung rausgedreht. Ihre Spezialität. Dann müssen wir uns mit dem Kerzenlicht belegen. Da sind noch mehr Kerzen. Steck an, edler Jüngling und Meisterdetektiv. Ich kann's noch immer nicht verstehen. Ja, bist du's, Mark Iwanowitsch? Oder bist du's nicht? Quatsch. Musst du mir vielleicht eine Moralpauke halten? Was glotzt dir so? Trink doch, Prost. Ja, wieso bist du denn hier? Ist ja auch ein Detektiv. Wie du siehst, lebe ich bei der Polizei. Oder besser bei der Frau Polizei. Lebe hier wie ein Hausgeist. Nur die junge Frau tat mir leid, da erbarmte ich mich ihrer Bruder. Nun lebe ich hier in der Badestube wie ein Einsiedler. Ich weiß bald gar nicht mehr, wie lange ich hier bin. Nur Wochen oder Monate. Aber ich gedenke, in den nächsten Tagen auszureißen. Es ist unfasslich. Quatsch, unfasslich. Menschlich ist es. Na, unmenschlich. Erklären Sie mir wenigstens, auf welche Weise Ihr Stiefel in den Garten geraten ist. Was für ein Stiefel? Der eine Ihrer Stiefel lag im Schlafzimmer und der andere im Garten. Steh dich in Drecker, mein Jüngling. Sie sind dein Detektivroman nach, wie sowas geht. Oder erklär du es ihm alles. Ja, die ist ja ausgerissen. Schämt sich wohl. Na, Prost. Ja, mein Herrchen mit diesem Stiefel. Das ist eine überaus interessante Geschichte. Auch noch eine Geschichte. Oh, freilich. Ich wollte eigentlich gar nicht zu der schönen Olga, weißt du. Ich war besoffen, nicht in der rechten Stimmung, kann ja vorkommen. Da kam sie an meinem Fenster und schimpfte. Ich hatte mich nämlich am Tag vorher mit einem anderen niedlichen Weibstückchen geschnappt. So ein kleines Akulinachen. Und ich, betrunken wie ich war, schmiss mit dem Stiefel nach ihr. Aber sie kroch durchs Fenster und machte Licht. Machte Licht? Das schwedische Streichholz? Was sagst du denn dann? Sie machte Licht mit dem Streichholz und verprügelte mich, verstehst du? Verwalkte mich regelrecht. Dann schmiss sie mich durchs Fenster, schleppte mich her und sperrte mich ein. Ja. So war das. Aber ich habe nicht schlecht gelebt inzwischen, das muss ich schon sagen. Liebe, Wodka und Schinken. Alles da. Na, hallo, hallo, so wartet doch. Ja, warum wollt ihr denn schon fort? Nikolai Jamalajic, mein Alterchen, du Herz von einem Untersuchungsrichter, wohin denn? Ach, da gehen sie. Na, du verfluchter Sherlock Holmes, jetzt sind wir blamiert. Das werde ich deine Ewigkeit nicht vergessen, du Indizienreiter, du Meisterdetektiv, du. Aber ich hatte doch recht, Herr Untersuchungsrichter. Alles wurde durch das Streichholz klar. Ganz allein durch das schwedische Streichholz. Och, ersticken sollst du an deinem Streichholz, du Schuft. Von hinten ist es losgegangen, dein Streichholz. Du nichtsnütziger Lümmel, du. Das war ein heiteres Kriminalhörspiel nach Anton Tschechow von Johannes von Günther. Das Streichholz unterm Bett. Es sprachen Polizeichef Kuzmitsch, Hermann Schomberg, Olga, seine Frau, Karin Jakobsen, Untersuchungsrichter Nikolai Jirmalajic, Ludwig Linkmann, Jukowski, Heinz Reinke, Gutsverwalter Psikow, Fritz Wagner, Nikolaschka, Helmut Gmelin, Jefrem, Gärtner, Gerd Niemitz, Akulina, Wäscherin, Gudrun Thielemann, Gutsbesitzer Mark Ivanovic Kliausow, Heinz Klevenow und Anna Blask, Erna Nitter, Ilse Zielstorf, Rudolf Fenner, Erik Brät, Kraft-Georg Schulze. Toningenieur Peter Gawen, Schnitt Ute von Ehren, Regieassistent Willi Lamster. Diese Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen und Norddeutschen Rundfunks unter der Regie von Gustav Burmeister.